Da sitzt eine dicke, fette Taube auf meinem Zaun und guckt mir beim Podcasten zu. Das ist nicht zu fassen. Das ist frech. Geh weg. Du störst mich mit deiner Anwesenheit. Geh! Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd in einer weiteren Special-Ausgabe diesen Monat, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, großartig Comics vorzubereiten tatsächlich. Dementsprechend mache ich so ein bisschen was aus dem Patronengürtel geschossen ist. Ich habe lange nach einem Thema gesucht für diese Sendung und das Thema ist mir mehr oder weniger ja so ein bisschen auf die Füße auch gefallen. Zwar habe ich am langen 1. Mai-Wochenende angefangen, Samurai Jack zu gucken. Das ist eine Reihe, das ist eine Trickserie aus dem Jahre 2001, da ist die Serie gestartet, lief über 4 Staffeln und hat jetzt aktuell, ich glaube letztes Jahr oder läuft, glaube ich, gerade noch, oder dieses Jahr, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wann das gestartet ist, würde ich dann nachreichen, nochmal so eine nachgeschobene 5. Staffel bekommen, die aktuell, glaube ich, noch auf Adult Swim zu sehen ist. Aber da ich ja eben die Serie noch nie gesehen hatte, habe ich mich dann doch mal so ein bisschen berufen gefühlt, die Serie zu gucken. Und ich muss dazu sagen, als Jugendlicher, also die lief ja auch auf Deutsch, bin ich nie wirklich warm damit geworden. Hab danach immer mal wieder dann auch kurze Videoausschnitte dazu gesehen und hab immer gesagt, so ja, Samurai Jack, okay, musste eigentlich nochmal gucken, wird immer so gefeiert. Und was ist so besonders an dieser Reihe? Jedenfalls habe ich mir dann tatsächlich dann am Sonntag, am letzten Apriltag, dann eben mir die erste Staffel vorgenommen. Und das hat mich auch tatsächlich ungefähr von mittags bis, ja, frühen Abend, sagen wir mal, hat mich das an dem dann auch beschäftigt. Und ich will das jetzt tatsächlich immer so besprechen, auch an dem Tag, wo ich die Staffel dann beendet habe. Das heißt, aktuell habe ich die erste Staffel gesehen, nicht mehr und nicht weniger. Und ich werde dann die weiteren Blöcke aufnehmen, sobald ich die Staffeln eben gesehen habe. Morgen, am 1. Mai tatsächlich, ginge es dann weiter mit der zweiten Staffel. Was ist Samurai Jack überhaupt? Ich muss ganz anders anfangen. Es geht nämlich gar nicht mit dem Helden los, sondern es geht mit dem Schurken los, der sich aus dem Erdreich erhebt oder aus dem Boden herauskommt. Man weiß gar nicht, wie das zusammenhängt. Der taucht einfach wieder auf, so wie es ja in solchen Serien auch öfter mal ist, ohne dass es dafür einen speziellen Grund gibt. Und der Schurke ist Aku. Und Aku ist so ein schwarzer Geist mit Hörnern und einem Affengesicht, mit so einem grünen Affengesicht und einem riesigen Mund. Und der sieht erstmal so gar nicht bedrohlich aus, sondern sieht halt cool aus. Also ich glaube, das ist das, was man so sagen kann. Und das ist das Erste, was er eben sagt, ist, ich bin wieder zu meiner vollen Größe aufgestiegen, so wie es vor Urzeiten schon mal gewesen ist. Schnitt in so ein kleines japanisches Dorf, wo ein Vater, ein großer Krieger oder Fürst oder hast du nicht gesehen, seinem Sohn die Legende eben erzählt, wie er Aku schon mal besiegt hat, nur um dann eben eine Sekunde später von Aku auch angegriffen zu werden. Er sagt, ich glaube, seiner Mutter dann tatsächlich auch, ja, bring den Jungen weg, so wie wir es besprochen haben. Der Junge wird dann auf ein Schiff verfrachtet und man sieht dann, wie Samurai Jack, wie er dann später genannt wird, dann verschiedene Stationen durchlebt. Also überall auf der Welt trainiert, im arabischen Raum, wo er dann Dinge lernt, Kampfkünste lernt, dann im Griechischen, wo er anfängt zu ringen und so ganz viele verschiedene Stationen. So mein Highlight ist tatsächlich so Robin Hood, der ihm dann im Bogenschießen unterrichtet. Das ist manchmal ein bisschen schief und ist auch witzig gestaltet, es ist knallbunt, das darf man hier auch erwarten von einem Cartoon Network Cartoon. Und dazu muss ich noch sagen, das Ganze ist von Gendy Tartakovsky, der maßgeblich an der Entwicklung von den Powerpuff Girls beteiligt gewesen ist, der Dexter's Labor gemacht hat, you name it, der war im Grunde genommen überall dabei. Im Internet wird auch spekuliert, dass er Cartoon Network mit eigenen Händen überhaupt erst gebaut hat, was gar nicht so weit von der Realität entfernt ist. Und diese Dynamik merkt man, so dieses sehr zackige, dieses sehr, sehr, sehr, ja, losgelöste von realistischer Anatomie und dies und das, was merkt man gerade in dieser ersten Sequenz, in der unsere Hauptfigur eben von Station zu Station geht, immer älter wird, immer mehr lernt Und als er sich dann bereit fühlt, kehrt er dann nach Hause zurück, eben mit einem kleinen Umweg über China, wo er dann eben da noch wahrscheinlich Kung Fu lernt. Also der ist auf jeden Fall mega gut trainiert. Kommt dann eben zurück nach Hause zu seiner vermeintlichen Großmutter, so habe ich das verstanden. Lässt sich von ihr den Anzug geben und das Samurai-Schwert und geht dann eben los, um Aku zu stellen. Befreit dann noch seinen Vater, der in irgendeiner Mine schwer schuften muss und auf dem Weg dahin praktisch. Und stellt dann eben Aku persönlich und der Kampf ist auch relativ einseitig. Also unser Held, jetzt noch namenslos, hat es also relativ leicht, Aku in Schach zu halten, besiegt ihn auch so weit, dass im Grunde genommen nur noch so ein finaler Stoß nötig wäre. Und Aku spuckt dann Ringe aus und schafft ein Portal, was Jack in die Zukunft schickt. Das ist auch die Prämisse dieser Serie. Und das ist damit ist die erste Folge vorbei. Und ich habe diese erste Folge gesehen und dachte, what the fuck, das ist großartig. Die Animation, super. So von den Dialogen war es da noch sehr passend, sehr reduziert, weil die Figuren mussten sich nicht unterhalten. Das war gar nicht nötig. Man hat durch das, was gezeigt worden ist, genügend Informationen mitbekommen, um eben auch zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Also das ist gar nicht nötig gewesen, dass dir erklärt worden ist, okay, jetzt ist er hier in Griechenland und lernt jetzt das Ringen oder er ist im Sherwood Forest und ist im Grunde genommen selber Robin Hood. Sondern das hat man gesehen, das hat gereicht. Man hat begriffen durch Architektur und so bestimmte Kleidungsstereotypen. Hier ist er da, hier ist er da, hier ist er da. So, das hat man schon verstanden. Das musste einem nicht erklärt werden. Ich glaube, dafür sind dann so Stereotypen dann auch ganz einfach, weil sie sind so eine Abkürzung. Gerade wenn man was Schnelles erzählen möchte und nicht irgendwie 3-4 Folgen damit verbringen möchte, zu erklären, dass er gerade trainiert. Das hätte man auch machen können. Kommen wir gleich nochmal zu. Mit diesem Sprung in das Portal endet eben auch diese Folge. Und die zweite Folge beginnt mit einer Szene, in der Jack in der Zukunft landet. Also in einer sehr dystopischen Zukunft. Sehr düster, sehr, sehr dunkel, immer noch relativ bunt, aber man weiß auch gar nicht, was los ist. Er wird dann da von so einer Gruppe Jugendlicher, sage ich jetzt mal, begrüßt. Die sehen auch sehr abenteuerlich aus. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit den Cartoons von Cartoon Network beschäftigt hat, sind die gar nicht so absurd, sondern passen eigentlich ganz gut ins Bild. Die könnten so auch bei den Powerpuff Girls auftreten, tatsächlich, diese Figuren. Aber die sind natürlich für das, was in der ersten Folge passiert ist, komplett unpassend. Und das ist ein starker Kontrast zur ersten Folge. Jack lässt sich dann von einer Gruppe sprechender Hunde engagieren, die auch für Aku arbeiten. Also Aku hat praktisch in der Sekunde, wo Jack diese Zeit verlassen hat, die Erde übernommen und weit in der Zukunft, mehrere tausend Jahre später, kehrt er eben in die Welt zurück und Aku hat eben alles eingenommen. Die Werbung ist mit Aku, also Aku macht Werbung für Burger und also, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also Aku ist praktisch alles. Und er gerät an eine, Jack gerät eben an eine Gruppe von sprechenden Hunden, die eine kleine Mine haben oder in so einer Mine arbeiten und eben für Aku Kristalle abbauen. Und soll die im Grunde genommen dabei unterstützen. Das sind Archäologen, die die Vergangenheit der Hunde rausfinden wollen. Es ist ein bisschen unklar, warum ausgerechnet diese Gruppe von Hunden tatsächlich sich da absondern konnte, während die anderen irgendwie Sklaverei Dienst ableisten müssen. Habe ich aber nicht weiter hinterfragt. Und Jack, wie er sich jetzt selber nennt, also er wird eben von den Kids, die ihn da begrüßen, eben Jack genannt. Also hey, du bist dieser Jack und du hast das gemacht, hey, was für ein Jack du bist, bla bla bla bla. Und er nimmt sich diesen Namen an, den eigentlichen Namen erfährt man, glaube ich, nicht mal. Und Jack geht eben mit den Hunden mit und vertreibt dann in der dritten Folge, also es dauert wirklich, bis das wirklich alles so ein bisschen dargelegt worden ist, 3 Folgen. In der dritten Folge mäht er dann so eine angreifende Welle von Robotern, die Aku auf diese Hundemine losschickt. Mäht Jack einfach nieder, indem er einfach alles plant und Maschinen baut und Vorrichtungen errichtet. Und diese Folge ist auch weitestgehend ohne Dialog. Und das funktioniert hier auch noch wunderbar. Also das ist nichts, wo ich jetzt sage, wo mich das gestört hätte im Kern, weil das passte noch. Das passte in das Konzept der ersten Folge. Die zweite Folge war ein bisschen dialoglastiger, weil einfach das Plotklavier auf dich drauffallen musste. Und die dritte Folge war dann eben wieder stumm, also wo dann auch so ein bisschen so die Stärke Genndy Tartakovsky so ein bisschen präsentiert worden ist, so Dinge einfach auch darstellen zu können, auch in Storyboards. Das ist im Grunde genommen eine Abfolge von Storyboards gewesen. Und nachdem er eben diese erste Welle an Robotern eben niedergemetzelt hat, sagt er dann, nee, ich muss jetzt auf meine eigene Mission gehen, ich muss in meine eigene Zeit zurück, um Aku da schon zu verhindern, und er kriegt dann irgendwie die Information, ja, geh mal da und dahin, und dann geht er eben los. Und das ist so das, was die Serie danach ausmacht. So die ersten drei Folgen sind so die Erklärung, wer ist Jack, was macht er, was sind seine Fähigkeiten. Und im Grunde genommen ist Jack unbesiegbar. Das ist zumindest in der ersten Staffel noch gut zu sehen. Der wird halt nie besiegt, hat super strategische Fähigkeiten, kann mit Maschinen relativ schnell umgehen. Also er findet sich meiner Meinung nach auch wesentlich, auch viel zu schnell in dieser neuen Welt zurecht. Das irritiert mich ein bisschen. Da komme ich vielleicht später nochmal zu diesem Punkt. Und die nächsten Folgen sind alle eigenständig. Es gibt da keine Verbindungspunkte. Was, glaube ich, so fürs Storytelling ganz gut ist, weil du kannst dir halt jedes Mal ein neues Setting aussuchen. Der ist halt in der Zukunft gelandet, wo im Grunde genommen alles möglich ist. Wo Außerirdische auf der Welt sind, das muss ich noch dazu sagen, nämlich dadurch, dass Aku die Welt übernommen hat, ist sie eben auch interstellar so ein bisschen interessanter geworden. Und es gibt also regen Handel zwischen der Erde und außerirdischen Planeten, also weit im All, und dementsprechend ist eben auch die Bevölkerung durchsetzt von Außerirdischen. Also siehst wirklich sehr, sehr selten wirklich mal einen Menschen. Also gerade in den ersten paar Folgen ist es doch sehr außerirdisch. Ist eine interessante Entwicklung. Also es ist wirklich sehr angenehm, dass es nicht so uniform menschlich ist. Das wird der Serie aber dann doch relativ schnell zum Verhängnis, weil es wirklich so ein, also eine sehr episodenhafte Erzählung ist. Also Jack kommt immer an irgendeinen Ort, an dem er dann ein Problem lösen soll. Und das ist auch die ersten paar Folgen wirklich interessant. Also das ist wirklich, keine Ahnung, in einer der ersten Folgen kommt da an so eine Wissenschaftlertruppe, die von der Erde fliehen möchte. Und weil die einfach keinen Bock mehr hat, für Aku auch zu arbeiten. Und dann hat er eben mit denen zu tun. Dann hast du da einen Samurai aus dem feudalen Japan, der plötzlich in einem Raumanzug durchs All fliegt. Das ist mega cool. Das hat mir also wirklich fast den Atem weggenommen. Auch so diese ganze Herleitung, also wie die dann eben auch zusammengearbeitet haben, diese Pläne geschmiedet haben. Jack ist dann auch tatsächlich involviert. Der ist nicht einfach nur das Tool, um solche Sachen auszuführen. Zumindest zu Anfang nicht. Und dieses Dingen, also es wirkt am Anfang wirklich wie so ein bisschen wie Kane in Kung Fu, wie er dann eben so immer übers Land wandert und immer wieder an einen neuen Punkt kommt, wo er die Probleme lösen muss, die andere Leute ihm vor die Füße werfen. Aber es ist keine Progression in der Handlung zu sehen. Also man hat immer so eine Episode aus dem Leben von Jack, aber man merkt irgendwie keine Progression in Jack selber oder in der Welt. Also er kommt nicht weiter, gefühlt. Und das ist so meine größte Kritik an dieser Serie bis jetzt. Dadurch, dass die Folgen, also bis auf die ersten drei, die ich schon auch so in so einen Piloten stecken würde, also einfach nur um zu erklären, was haben wir hier die nächsten 10 Folgen noch vor. Alle anderen 10 Folgen stehen ausschließlich für sich und haben keinerlei Verbindung. Das ist für einen Fernsehsender ist optimal, weil die können den Kram wiederholen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das mag auch 2001, als die Serie zum ersten Mal in Amerika ausgestrahlt worden ist, auch noch Usus gewesen sein, dass man eben nicht, wie man heute so schön sagt, horizontal erzählt. Also dieses horizontale Erzählen heißt 13 Folgen und du hast eine durchgehende Handlung. Das war damals nicht üblich. Heute ist mir das aber zu wenig und ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen ärgerlich. Eine Stärke der Serie ist eindeutig, dass man dadurch, dass es in so einer einfach wirklich wild zusammengewürfelten Zukunft spielt, im Grunde genommen jede Folge kann jedes Setting haben. Das kann ein sehr klassischer Samurai-Fall sein, also eine Folge, wo Jack im Grunde genommen gegen sich selber kämpft. Da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Oder es kann total übertriebener Science-Fiction-Kram sein. Oder wie es in einer Folge ist, so eine Gangster-Mafia-Story. Und das macht auch Spaß. Aber insgesamt, allein durch die Tatsache, dass Jack nichts aus diesen Geschichten zurückbehält, nichts zurückbehalten darf. Und ansonsten geht diese ganze Art, wie diese Serie erzählt ist, ja auch verloren. Also wenn er irgendwas aus einer Folge mitnimmt und jemand hat diese eine Folge nicht gesehen, dann das geht diesem vertikalen Erzählen, wie diese Folgen ja aufgebaut sind, so ein bisschen entgegen. Und das ist schade. Das heißt eben auch, dass es keine wiederkehrenden Nebencharaktere gibt. Das hat mich wirklich total geärgert. Also man hat nur Jack als zentrale Person und nicht mehr. Und das ist mir ehrlich gesagt zu wenig gewesen. Das heißt, Jack kommt irgendwo hin, trifft einen Gegner, gegen den kämpft er. Und in der nächsten Folge ist es das Gleiche. Dieses, Pantomimische, was ich in den ersten drei Folgen, also da, wo es eingesetzt worden ist, noch sehr passend fand, hat halt irgendwann den Nachteil, dass man überhaupt nicht mehr erfährt, was in den Figuren selber vorgeht. Es gibt einfach auch Folgen, die fast vollständig auf Dialoge verzichten. Die sind zum Teil sehr langweilig. Zwar super schnell geschnitten, aber es gibt eben Folgen, die bestehen nur aus einer langen Action-Szene, einer großen Kampfszene, das irgendwie 20 Minuten lang. Und das ist irgendwann sehr ermüdend. Und es ist irgendwie so ein Ding, wo ich denke, das hätte man anders machen können, vielleicht auch anders machen müssen. Das ist als Stilmittel für einzelne Folgen richtig gut und es gibt auch Serien, die das perfekt machen, so Cowboy Bebop ist eine Serie, die ich da als Beispiel nennen würde. Da gibt es auch Folgen, die komplett ohne Dialog auskommen und die sind dermaßen imposant, weil sie halt im krassen Kontrast stehen zu dem, was die Serie nämlich sonst ist, nämlich dialoglastig. Cowboy Bebop ist mega dialoglastig, also die Interaktion der Figuren steht da ganz oben im Kurs und das ist hier bei Samurai Jack nicht, einfach aufgrund dessen, weil es auch keine anderen Figuren gibt als Jack und na, im Hintergrund noch Aku, der immer mal wieder auftaucht. Und für mich waren die Folgen, wo Jack mit Figuren interagiert hat, wo Jack auch Freundschaft geschlossen hat mit Figuren und mit denen auch wirklich, wo man merkte, okay, da bildet sich gerade eine Beziehung, da bindet sich gerade was zwischen ihm und dieser Figur. Die waren meine Lieblingsfolgen. Die sind aber in der Unterzahl. Das sind von den 13 Folgen, sprich 10 Folgen, die dann nach dem Piloten oder nach den ersten drei Erklärungsfolgen noch übrig sind. Das sind vielleicht noch 3 Folgen oder 4 Folgen davon. Und einen Großteil machen eben diese stummen Folgen aus, die einfach dann wirklich meiner Meinung nach auch nicht mehr schön sind. Das ist sicherlich Geschmackssache, ob man das mag, aber also es hält sich einfach nicht die Waage. Also der schweigsame Samurai entgegengesetzt zu den Dialogsequenzen, es hält sich nicht die Waage, weil entweder ist es sehr viel Dialog und dann ist es auch sehr witzig, oder ist es halt nur stumm und sehr ernst und es ist nicht beides und das schafft, diese Gratwanderung schafft die Serie für mich nicht besonders gut. Es gibt auch Folgen, die sind wirklich nicht witzig. Also das ist für eine Cartoon Network Serie auch relativ untypisch, dass sie halt relativ ernst und düster ist und das habe ich zum Teil genossen, als ich erstmal kapiert hatte, okay, das ist auch das, was die Serie von mir möchte. Und dann gibt es aber auch wieder Folgen, wo Charaktere auftauchen, die sind so dermaßen überdreht und parodistisch und satirisch angelegt, dass du denkst, okay, jetzt gehen sie aber gerade ins andere Extrem. Und es ist nie wirklich ausgeglichen. Und das war so mein größtes Problem. Also auf der einen Seite eine Science-Fiction-Geschichte erzählen zu wollen, also da ist jemand in die Zukunft versetzt worden, auf der anderen Seite aber dann auch nicht den Konflikt zeigen zu wollen, den diese Figur mit dieser Welt hat. Und das ist meiner Meinung nach auch nur in der zweiten Folge geglückt, wo Jack so ein bisschen Probleme hat, sich verständlich zu machen, wo sie ihm fragen, okay, was hast du mir gerade erzählt? Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst. Oder dann auch ganz komisch auf diese Wesen reagiert, die da in dieser Disco sind, wo er dann am Anfang auf diese Hunde stößt auch und weiß auch gar nicht, wie er mit diesen sprechenden Hunden umzugehen hat. Und man selber als Zuschauer ist auch total irritiert, weil das eben Hunde sind, die in so einer Forschungsgesellschaft sind und total stocksteifes Oxford-Englisch sprechen. Und du sitzt dann da und denkst, okay, das ist jetzt total skurril und das ist auch cool. Aber auch das verliert sich irgendwann, weil die Folgen dann doch relativ stringent in einem Genre bleiben. Es gibt Highlight-Folgen für mich und das sind eben auch die Folgen, in denen man merkt, dass Jack eine handelnde Person ist und nicht nur eine ausführende. Und zwar in dem Sinne, dass er in diesen Folgen eine Entwicklung durchmacht und sei es nur, dass er in dieser Folge mit den Woolies, die so ein bisschen meine Lieblingsfolge ist, dahinter kommt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also da ist eine Gruppe von blauen Enten, Außerirdischen, die in irgendeine alte Stadt eingezogen sind. Und Jack sagt, okay, das passt einfach irgendwie nicht zusammen und die haben halt so große Reittiere, wo man relativ schnell merkt, die sind relativ unglücklich mit dem, was da passiert. Und es stellt sich aber raus, nee, ich spoilere jetzt einfach mal, die Serie ist 15 Jahre alt, interessiert mich nicht. Diese Reittiere sind eine alte Zivilisation namens Woolies eben, die in dieser Stadt eigentlich gewohnt haben und dann sind diese Außerirdischen dazugekommen und haben die unterjocht. Und das ist ein Mysterium, was Jack eben versucht, dann auch aufzuklären und dann auch proaktiv tatsächlich was an dieser Sache tut und nicht einfach nur der Typ mit dem Schwert ist, der irgendwas kaputt klöppelt. Und es gibt so diese Charakterentwicklung in dieser Serie, gibt's eigentlich gar nicht und das ist das, was mich am allermeisten irritiert. Es gibt sogar eine Folge, da wird Jack also den kompletten ersten Teil der Folge immer nur von Kopfgeldjägern attackiert, wo so ein, zwei Figuren dabei sind, wo man sagen könnte, okay, ja, ist ganz witzig. Und irgendwann kommt Aku dann auf die Idee, na, dann schicken wir ihm mal jemanden auf den Hals, der ihn wirklich besiegen kann und er schafft so einen bösen Zwilling. Und Jack sagt dann irgendwann gegen Ende der Folge, Moment, du bist mein innerer Dämon. Ich brauche keinen inneren Dämon. Denkt an einen schönen Wasserfall, an einen ruhigen Moment und der innere Dämon ist weg. Und das kommt aus dem Nichts. Das kommt nicht aus einer Entwicklung heraus, den diese Figur Also wo man merkt, er hat einen inneren Dämon gehabt, irgendwie an Folge 1 oder sowas. Und der manifestiert sich dann irgendwie zum Ende der Staffel und die beiden müssen gegeneinander kämpfen. Sowas wie Dark Link in den Zelda-Spielen. Sondern das ist, gar nicht wahr. Dark Link ist das beste Beispiel für diese Folge. Dark Link ist kein gutes Beispiel, wie man es besser machen kann. Sondern Dark Link ist ja auch von den Bösen aus Link herausgezogen, um ihn halt etwas entgegenzusetzen, was er nicht besiegen kann. Und das ist hier mit dem genauso. Und in der Sekunde, wo Jack eben sagt, ich habe gar keinen Dämon, der verschwindet dann und Jack hat gewonnen. Und das ist so dieses, na, wir müssen diese Folge noch irgendwie in 5 Minuten zu Ende bringen. Und wir wissen gar nicht, wie, komm, Jack kriegt noch irgendeine komische Superkraft. Also es gibt wirklich wenig Folgen, wo man das Gefühl hat, Jack hat überhaupt jemals ein Problem, diesen Fall oder diesen Kampf zu gewinnen. So, das ärgert mich. Also, das ist nie wirklich, ich hab in der ganzen Zeit nie das Gefühl gehabt, als wäre es in irgendeiner Art und Weise spannend oder gefährlich für Jack. Und das ist eine Sache, die mich also wirklich, ja, sehr ermüdet hat in der ersten Staffel. Und das zieht sich leider durch die komplette Staffel durch. Die letzte Folge, die 13. in dieser Staffel, ist dann nur noch albern, weil Aku dann meint, er müsse sich bei den Kindern beliebter machen. Also, die Kinder feiern halt Jack ab. Und gar nicht ihn, was früher mal anders gewesen ist. Und er fängt dann an, den Kindern irgendwelche Märchen zu erzählen, aber baut sich in die Geschichten selber ein. Und ich habe da nur noch vorgesessen und gesagt, bitte beendet das, das ist nur noch albern. So. Was die Serie cool macht, ist, dass man auf der einen Seite sehr viel internationale Mythologie bekommt. Das ist ein dicker, dicker Pluspunkt. Da wird also nicht nur die japanische Mythologie komplett ausgeschlachtet, sondern eben auch die nordische Mythologie. Da wird, das ist ein Thema, da sind Wikinger, da sind Roboter, da sind Außerirdische. Das ist, also von den Figuren ist da so viel Potenzial drin, was in meinen Augen aber nicht ausgenutzt wird. Und das ist ein bisschen schade. Also man hätte viel mehr die Möglichkeit, allein dadurch, dass es Außerirdische gibt, ihm halt auch einen Charakter an die Seite zu stellen, der nicht aus seiner Zeit kommt. Es gibt genügend Beispiele von Geschichten, ne, könnt ihr euch ja selber ausdenken jetzt, wo es eine Figur aus ihrer eigenen Zeit reist und dann, wo sich dann mit einer außerirdischen Figur aus einer anderen Zeit eben zusammenarbeiten muss und so weiter und so fort. Also das sind so Dinge, das hätte man hier auch alles machen können, aber dadurch, dass man ihn zu so einem Lone Wolf machen wollte und gar nicht in die Gefahr kommen wollte, dass man ihm jetzt so eine, ja, keine Ahnung, langgezogene Rahmenhandlung in diese Serie mit reingibt, bleibt zumindest in Staffel 1 für mich sehr vage und ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, es bleibt einfach hinter seinem Potenzial zurück und das ärgert mich sehr. Also das ist eine Sache, die ich wirklich relativ schade finde an Staffel 1. Zeichnungen sind so, wie man das von den Powerpuff Girls kennt, also das sind genau diese gleichen Figuren. Ich habe neulich mal einen Beitrag gesehen bei den Film Theorists, Did You Know Movies, die das Ganze mit einem Anime aus den 60er Jahren in Verbindung gebracht haben, The Little Prince and the Eight-Headed Dragon. Den habe ich in Vorbereitung auf Samurai Jack dann auch einen Tag vorher gesehen. Ich glaube, gestern habe ich den gesehen, gestern Abend. Hab dann versucht, auch so ein bisschen rauszufinden, ist das in Samurai Jack drin? Und ja, so von dem, wie die Hintergründe gestaltet sind und die ganze Animation, ist es schon irgendwie drin. Man merkt schon, beziehungsweise Samurai Jack durchaus Elemente aus diesem Anime oder grundsätzlich aus dieser Art des Animes mit rauszieht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass alleine so dieser asiatische Flair, der dann doch relativ vorherrschend war, mir nicht gereicht hat, um wirklich zu sagen, das war gut. Also man hätte wesentlich mehr machen können und es gibt diese eine Folge, wo er dann unter Wasser in so einer Unterwasserstadt ist, mit so Fischwesen. Das ist eine der besseren Folgen, einfach weil die wirklich mit der Idee spielen, wir können machen, was wir wollen. Und dann dreht sich's am Ende auch nochmal zum Schlechten für Jack und da hat man wirklich das Gefühl, da ist was in Gefahr, da steht er selber auch in Gefahr. Das ist die einzige Folge, wo ich dieses Gefühl habe, dass da wirklich was auf dem Spiel steht für ihn. Und ansonsten habe ich das einfach nicht, weil Jack immer gewinnt. Jack ist immer der Held. Und das mag in der Tradition dieser alten Kung-Fu-Filme stehen, wo der Held auch ganz klar von Anfang an der Held ist und bis zum Ende immer wieder gewinnt. Aber das ist heute, gerade wo man so einen Spannungsbogen in den Serien hat, wo es auch mal Folgen gibt, wo die verlieren, wo die sich nochmal wieder zurückziehen, die Helden, oder nochmal wieder neu auf den Schurken zugehen, wo der Schurke sich auch regelmäßig meldet und sagt, ah, ich bin noch da und ihr habt mich immer noch nicht besiegt. Habe ich noch was anderes zu sagen? Ja, ich hatte schon mal angesprochen, dass mir die Nebenfiguren fehlen. Und es gibt so viele coole, interessante Figuren, von denen ich mehr gesehen hätte, die einfach mehr Potenzial gehabt hätten, hätte man sie Jack an die Seite gestellt. Jack trifft irgendwann auf einer schier endlos wirkenden Brücke einen Schotten, der ihm also mit Dudelsack gelöt, dann schon entgegenkommt und sagt, na, du musst mich aber jetzt vorbeilassen. Und daraus entsteht dann eben ein Streit. Und dieser Typ ist mega interessant. Der ist witzig, der ist absurd, das ist ein Arschloch. Also viele Figuren sind einfach Arschlöcher, aber das ist auch okay. Ne? Sind vielleicht auch deswegen so interessant, keine Ahnung. Aber das ist eine Figur, von der hätte ich gerne mehr gesehen. Das wäre eigentlich ein perfekter Mitstreiter für so eine Gruppe gewesen, für so eine Party, ne? Wie so eine Rollenspielparty. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt nicht eine einzige handelnde weibliche Person in dieser Serie. Nicht eine. Klammer auf, ja, es gibt eine weibliche Mitstreiterin, die Jack dann für eine Folge tatsächlich hat. Die stellt sich aber hinterher als Aku raus. Also das ist dann so, wo ich denke, okay, jetzt habt ihr eine Folge eine wirklich interessante Figur eingeführt, die wirklich spannend gewesen ist, wo man auch aus der Beziehung mit Jack und ihr was hätte machen können, was abseits von Love Interest und dies und das, das war einfach eine Kick-Ass-Kriegerin. Und dann stellt sich hinterher raus, nö, das war einfach nur Aku in der Verkleidung. Und das ist die einzige weibliche Figur, allein dass sich da hinterher herausstellt, dass es eben Aku ist, geht das auch komplett verloren und das regt mich richtig auf. Das fand ich so schade. Das fand ich wirklich über alle Maßen schade. Das ist ein echtes Problem dieser Serie. Das ist eine unglaubliche Würstchenparty, was hier abgeht. Und ich glaube, dass das für mich nicht ausreicht. Also ich hoffe, dass sich das in Staffel 2 bessert. Ich habe in den Vorschauen zu Staffel 5, die ja aktuell ja auch läuft, schon eine weibliche Person gesehen. Es kann also sein, dass sich das über die Jahre dann auch noch gewandelt hat. Die Serie lief ja dann nach ein paar Jahren und hat eben jetzt eben erst in diesem Jahr aktuell die fünfte Staffel bekommen. Ich hoffe, dass sich die Sachen, die mir jetzt in der ersten Staffel sauer aufgestoßen sind, dass sich das nochmal eben bessert und nochmal, wie soll ich das sagen, ja, dass das einfach ausgemerzt wird quasi. Und das ist, für mich ist das ein echtes Problem. Also ich hätte mir wirklich das alles gewünscht und das sind 13 Folgen, wo mir 4, also mal abgesehen von den ersten 3, die wichtig waren, um das Ganze aber erstmal einzuführen, also wo mir von den anderen 10 vielleicht noch 4 wirklich richtig gut gefallen haben. Und alles andere war wirklich kurz davor, wo ich ausgeschaltet habe, wo ich dachte, na, eigentlich interessiert es mich nicht mehr. Es ist irgendwie, ich weiß, wohin es gehen wird. Es ist nichts, was ich mir jetzt so längerfristig angucken möchte. Und habe gesagt, nee, komm, ne, du hast den Tag frei, guckst du halt zu Ende an. Es ist echt schade, dass es nicht das geliefert hat, was der Hype versprochen hat. Weil wenn es so bleiben sollte, wie es aktuell ist, wundert es mich, dass es die Serie überhaupt erstmal auf 4 Staffeln geschafft hat. Weil ich weiß, dass die Serie ebenso diese Ein-Episoden-Strategie weiterverfolgt. Und wenn das eben weiterhin der Fall sein sollte, wundert es mich, dass es 4 Staffeln geschafft hat und dass es zudem dann jetzt eben auch mit sehr viel Zeit danach eine 5. bekommen hat. Kann ich mir nur durch diesen Nostalgiefaktor erklären, nach dem Motto, ja, wir bringen eine alte Serie nach 10 Jahren nochmal zurück, was die Fans gefordert haben, um vielleicht die Geschichte auch zu Ende zu erzählen. Möglicherweise ist das auch so diese finale Staffel, die diese ganze Serie dann zu Ende bringen soll. Ich kann es nicht sagen. Also für mich ist es wirklich sehr, sehr schwierig, da aktuell eine Prognose abzugeben. Jetzt merke ich gerade, dass ich hier sehr lang geworden bin mit der Besprechung der ersten Staffel. Ich versuche morgen mal die zweite Staffel zu schaffen und überlege mir dann, wie ich das hier veröffentliche, weil ich schon das Gefühl habe, dass man da größer angelegt über diese Serie reden kann. Also als normalen Beitrag in der Sand und dem Nerd wird es wahrscheinlich, dafür ist es einfach viel zu lang gerade. Also die erste Staffel hat mich nicht begeistert, muss ich leider sagen. Ich bin sehr gespannt auf die zweite und ich glaube, wenn ich die zweite Staffel gesehen habe, mache ich das nochmal und dann gibt es das vielleicht als Serie. Ich bin mir noch nicht so 100%ig sicher, wie ich das veröffentliche. Ja, das waren so meine Eindrücke zu Samurai Jack Staffel 1. Auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos.